Erster Mose rief ganz Israel zusammen. Er sagte, ihr habt gesehen, was Jahwe in Ägypten tat. Er tat es dem Pharao und seinem Land an. Zweiter, ihr habt große Taten gesehen. Ihr habt große Zeichen und Wunder gesehen. Dritter, aber bis heute gab Jahwe euch kein Verständnis. Ihr konntet nicht richtig sehen und hören. Vierter, ich führte euch 40 Jahre durch die Wüste. Eure Kleider wurden nicht kaputt. Eure Schuhe wurden nicht kaputt. Fünfter, ihr hattet kein Brot zu essen. Ihr hattet keinen Wein zu trinken. So solltet ihr wissen, ich bin Jahwe, euer Gott. Sechster, ihr kamt in dieses Land. Sihon und Og waren Könige dort. Sie kämpften gegen uns. Wir haben sie besiegt. Siebter, wir nahmen ihnen das Land weg. Wir gaben es den Rubenitern und Gaditern. Auch der halbe Stamm Manasse bekam es. Achter, haltet euch an die Worte dieses Bundes. Dann wird alles gut, was ihr tut. Neunter, heute steht ihr alle vor Jahwe, eurem Gott. Eure Anführer und alle Männer Israels sind hier. Zehnter, eure Kinder und Frauen sind auch hier. Auch die Fremden in eurem Lager sind hier. Die Holzhauer und Wasserschöpfer sind auch hier. Elfter, ihr sollt einen Bund mit Jahwe, eurem Gott, schließen. Jahwe, euer Gott, macht diesen Bund heute mit euch. Zwölfter, so macht er euch heute zu seinem Volk. Er wird euer Gott sein. Das hat er euren Vätern Abraham, Isaac und Jakob versprochen. Dreizehnter, ich schließe diesen Bund nicht nur mit euch. Vierzehnter, ich schließe ihn mit denen, die hier sind. Auch mit denen, die heute nicht hier sind. Fünfzehnter, ihr wisst, wie wir in Ägypten lebten. Ihr wisst, wie wir durch andere Länder zogen. Sechzehnter, ihr habt ihre schlechten Götter gesehen. Sie waren aus Holz, Stein, Silber und Gold. Siebzehnter, kein Mann, keine Frau soll sich von Jahwe abwenden. Niemand soll andere Götter anbeten. Kein schlechter Mensch soll unter euch sein. Achtzehnter, jemand hört diese Worte und denkt, mir passiert nichts Schlimmes. Er will tun, was er selbst will. Aber dann wird alles zerstört werden. Neunzehnter, Jahwe wird diesem Menschen nicht vergeben. Jahwe wird sehr zornig auf ihn sein. Alle schlechten Dinge aus diesem Buch kommen über ihn. Jahwe wird seinen Namen vergessen machen. Zwanzigster, Jahwe wird diesen Stamm aus Israel entfernen. Er wird ihn zerstören. So steht es im Gesetzbuch. 21. Eure Kinder und Fremde werden später kommen. Sie werden die Krankheiten und Plagen sehen. Jahwe hat dieses Land damit bestraft. 22. Der Boden wird nur aus Schwefel und Salz bestehen. Nichts kann dort wachsen. Es wird wie Sodom und Gomorra sein. Jahwe zerstörte diese Städte in seinem Zorn. 23. Alle Völker werden fragen, warum tat Jahwe das? Warum war er so zornig auf dieses Land? 24. Mann wird antworten, sie haben den Bund vergessen. Jahwe, der Gott ihrer Väter, machte diesen Bund. Er machte ihn, als er sie aus Ägypten führte. 25. Sie dienten anderen Göttern. Sie beteten Götter an, die sie nicht kannten. Jahwe hatte ihnen diese Götter nicht gegeben. 26. Darum wurde Jahwe zornig auf dieses Land. Er brachte alle Flüche über sie. Diese Flüche stehen in diesem Buch. 27. Jahwe riss sie aus ihrem Land. Er war sehr zornig. Er warf sie in ein anderes Land. Das kann man heute noch sehen. 28. Was in der Zukunft ist, weiß nur Jahwe. Was wir wissen, ist für uns und unsere Kinder. Wir sollen alle Worte dieses Gesetzes halten.